Einen Moment sind alle still, verblüfft. Hier liegt also eine Frau im Grab und ein fremder Junge ist ihr beigelegt worden. Irgendwie hatten wir die ganze Zeit angenommen, es werde sich wohl um Mutter und Kind handeln. Ein wenig fühlten wir uns ertappt, unbewusst, ein modernes Klischee in die Vorgeschichte projiziert zu haben. Dabei hätten wir es besser wissen können. Viele anthropologische Arbeiten, von denen die Sarah Blaffer Hurdys und Karel van Schaicks die prominentesten sind, haben gezeigt, dass Cooperative Breeding, das gemeinsame Aufziehen der Kinder, das Erfolgsrezept unserer Spezies ist. Im Gegensatz etwa zu Schimpansen, wo die Mutter allein mehr oder minder 100% der Care-Arbeit leistet, ist es unseren Vorfahrinnen gelungen, Hilfe zu akquirieren. Bei Menschen helfen Großmütter, Geschwister, andere Frauen, aber auch Väter dabei, die Kinder großzuziehen. It takes a village to raise a child. Die alte Ethnologenweisheit gilt auch für die Vorgeschichte. Entsprechend zog bei Jägern und Sammlern der Tod der Mutter nicht automatisch den des Kindes nach sich. Das Ideal der exklusiven Vollzeitmama ist eine Erfindung des bürgerlichen Zeitalters und mithin kaum 200 Jahre alt. Leider fehlt es bei prähistorischen Gräbern in den meisten Fällen an genetischen Verwandtschaftsanalysen. Aber aus der späteren Salzmünder-Kultur, 3400 bis 3000 vor Christus, kennen wir zum Beispiel ein Grab, in dem zwei Kinder liegen, die Geschwister sind. Im Arm gehalten werden sie aber von zwei Frauen, die nicht die Mütter sind. Insofern hätten wir das auch bei unseren beiden vermuten können. Warum aber sind die beiden Toten aus dem Kurpark in Bad Dürrenberg dann zusammengestorben? Oder sind sie das gar nicht? Hatte die Frau das mumifizierte Kind mit sich herumgetragen? War es ein Menschenopfer? Die Daten sehen aber auch nicht so aus, als seien die zwei gar nicht verwandt, holt Haag uns aus unseren Spekulationen zurück. Noch haben wir zu wenig sequenziert. Es kann sein, dass sie dritten oder vierten Grades miteinander verwandt sind. Mit ein wenig Glück werden wir das noch erfahren. Doch was jetzt schon feststeht, es sind in keinem Fall Mutter und Kind. Wie geht es weiter? Beim Shotgun-Verfahren hatten wir aus der ursprünglichen DNA-Bibliothek ganz zufällig DNA-Bruchstücke herausgefischt, erklärt Haag. Jetzt werden wir uns gezielt jene Stellen des menschlichen Genoms ansehen, die von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein können, sagt Haag. Die große Masse des Erbguts ist ja bei allen dieselbe. Und dann werden wir diese Teile anreichern und wiederum sequenzieren. Das ist der nächste Schritt. Danach werden wir hoffentlich Genaueres über das mögliche Verwandtschaftsverhältnis der beiden sagen können. Und wer weiß, sagt Sandra Penske zum Abschied, vielleicht könnt ihr dann das Nachfolgebuch Der Neffe der Schamanin nennen.